Andacht vom 6.12.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das wahre Evangelium. Ich teile heute, was mich schon lange bewegt. Ich liebe alle apostolischen Briefe. Ich könnte euch nicht sagen, welchen ich besonders mag, denn ich ging durch Phasen in meinem Leben, wo einer davon mein Lieblingsbrief war. Da studierte ich dann jeden einzelnen Vers. Erst war es Epheser, dann mal Kolosser, dann Philipper, dann Römer. Auf meinem Weg mit Jesus gab es also Zeiten, wo mich etwas besonders berührte. Und dann ließ ich es wieder los. Das ist vollkommen okay so. Ich habe nicht diesen Zwang, täglich etwas anderes lesen zu müssen. Was auch immer mich anspricht, damit beschäftige ich mich. Aber 1. Korinther 1 hat mich jetzt schon sehr lang gepackt. Paulus betont dort die Wahrheit der frohen Botschaft. Ich befragte in der letzten Woche eine Gruppe von Leuten, was die Hauptbotschaft Jesu war. Die Antworten trafen mich schwer. Die meisten Leute sagten, die Liebe, dass wir Gott und uns selbst und unsere Nächsten lieben sollen. Aber das war nicht die Hauptbotschaft Jesu. Die Hauptbotschaft Jesu war das Reich Gottes. Als er seine Jünger aussandte, trug er ihnen auf, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen, Dämonen auszutreiben und das Reich Gottes zu verkünden. Jesu Hauptbotschaft war die Botschaft vom Reich Gottes. Paulus war auch so ergriffen vom Reich Gottes. Er sagte, ich wusste nichts außer Jesus Christus als Gekreuzigten. Schaut in Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist den Ungläubigen Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Heute wird überall in der Kirche eine Botschaft verkündet. Das ist eine schlaue Botschaft. Man versucht mit geschickten Methoden die Menschen zu gewinnen. Doch die Botschaft vom Reich Gottes ist laut Paulus Dummheit für die Ungläubigen. Selbst viele Christen hören die wahre Botschaft vom Reich Gottes und vom neuen Bund und es ist Dummheit für sie. Meine Frage ist, sind diese Menschen wirklich nur religiös oder sind sie gar keine wirklichen Christen? Ich urteile nicht, ich frage nur. Wenn ihr die Kraft des Evangeliums nicht erlebt, müsst ihr euch das ehrlich fragen lassen. Denkt drüber nach. Bei wie vielen Christen ist nichts passiert, nachdem sie sich bekehrt haben? Sie haben nie die wahre Kraft des Evangeliums erlebt. Die Botschaft vom Reich Gottes ist so verrückt, dass man sie mit dem Denken nicht begreifen kann. Paulus sagt, für dein Denken ist es Dummheit. Aber nimm es als Botschaft Gottes an. Ich bin so begeistert davon, das Reich Gottes zu verkünden. Ich hatte die letzten 2 Jahre ein starkes Gefühl, dass die evangelische Kirche ein großes Missionsfeld für uns sein wird. Viele Christen dort denken, alles ist gut, aber das ist nicht wahr. Sie wiederholen ein Gebet, das ihnen irgendjemand irgendwann vorgesagt hat. Doch sie erleben die frohe Botschaft nicht. Wenn man ein Gebet wiederholt, bedeutet das nicht, dass man glaubt, was man sagt. Wenn du die Kraft des Evangeliums nicht erlebst, frage ich dich, ob du das wahre Evangelium hast. Das wahre Evangelium ist das Ende von dir selbst und der Beginn von Christus. Du kannst Jesus nicht zu deinem Leben hinzufügen. Wir haben das immer getan und dann Probleme bekommen. Das Evangelium ist sehr einfach, wenn man darüber nachdenkt. Du bist total verloren, brauchst einen Herrn über dein Leben. Dieser Herr bist du oder es ist Jesus. Es kann nur einen Herrn in deinem Leben geben. Dann beginnt das Leben mit Jesus als Herrn. Da erlebst du seine Kraft. Und es geht nicht mehr um deine Kraft. Was war die erste Predigt, wo sich 3000 Menschen bekehrten? Die Leute fragten, was müssen wir tun? Und Petrus antwortete sehr klar, Jeder schließe die Augen und neige den Kopf, wiederhole dieses Gebet. Nein, das sagte er nie. Das erste war, ihr müsst bereuen. Was bedeutet das? Das Denken verändern. Dann sagte er, und lasst euch taufen. Viele Leute hören das und sagen, die Taufe ist wichtig für das Heil. Weil Petrus sagte, lasst euch taufen, dann seid ihr gerettet. Aber sie verstehen den Zusammenhang nicht, in dem Petrus das sagte. In dem Umfeld, wo Petrus das sagte, war Taufe etwas Normales. Die meisten Rabbis tauften ihre Nachfolger. Und die Leute sagten dann, ich bin in der Taufe des Johannes getauft. Ich bin auf Gamaliel getauft. Ich bin auf Rabbi sowieso getauft. Die Taufe bedeutete also für die Leute, dass sie ab diesem Moment diesen Rabbi als ihren Herrn ansehen und seiner Lehre folgen. Die Taufe ist kein religiöses Ritual, sondern eine grundlegende Lebensveränderung. Was also predigte Petrus? Erst zeigte er den Leuten auf, dass sie komplett verloren sind und Jesus als ihren Herrn brauchen. Er sagte deutlich, Jesus ist für euch gestorben, das braucht ihr. Jesus zahlte den Preis für euch. Als sie das verstanden hatten, fragten sie, was sie tun sollten. Dann sagte er, ändert euer Denken und folgt ihm komplett nach. Das ist die Kraft Gottes und der Erlösung. Und es ist Dummheit für die Welt. Solange wir die Weisheit der Menschen predigen wollen, werden wir die Kraft des Evangeliums nicht erleben. Paulus war sehr klug und weise, seine Intelligenz war brillant und er hatte viel studiert. Er war ein geübter Theologe. Schaut, was er in 1. Korinther 1,19 sagt. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter? Paulus, der so gescheit ist, sagt, wo ist die Weisheit, wo die Intelligenz? Es geht nur darum, das gesamte Vertrauen in Jesus Christus zu setzen. Paulus setzt die Betonung auf Jesus. Wenn wir nur verstehen würden, dass wir uns entscheiden müssen, ich oder Jesus, meine Weisheit oder Jesu Weisheit, ich muss mich entscheiden. Wir müssen aufhören, Jesus hinzuzufügen. Er ist alles. Er ist keine Beigabe. Paulus sagt ab Vers 22, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Das ist für die Juden ein Anstoß und für die Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, ist es Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist so wichtig, dass niemand vor Gott bestehen kann, der sich selbst rühmt. In der heutigen Kirche prahlen so viele. Wir haben diesen Erfolg, wir haben so viele Mitglieder, wir haben das und jenes erreicht. Wenn es die Kraft Jesu ist, weswegen wollen wir uns rühmen? Wenn es die Weisheit Jesu ist, wegen was sollte ich prahlen? In Philipper 3 redet Paulus auch über seine Ausbildung und seine Weisheit, aber er sagt, ich betrachte alles als Müll, wenn ich auf ihn schaue. Ich habe eine Frage. Was würde geschehen, wenn wir alle menschliche Strategie und Weisheit aus der Kirche herausnehmen würden, wenn wir Klerikalismus und Strukturen wegnehmen? Was würde mit vielen passieren, die sich Christen nennen? Was geschieht mit dir, wenn aus deinem Leben alle Religiosität und aller Klerikalismus verschwinden würde? Was wäre dann? Wüsstest du, wie dein christliches Leben weiterginge? Jetzt, wo die Zeit immer ernster wird, weil wir uns der Wiederkunft Jesu nähern, müssen wir uns solch ernste Fragen stellen. Jesus ist die Quelle aller Kraft und Weisheit. Ich möchte betonen, die Kirche ist sehr wichtig. Denkt nicht, ich hielte die Kirche für unwichtig. Die Frage ist nur, ob das, was wir erleben, das ist, was Gott will. Ob unsere Erfahrungen mit der Kirche das sind, was im Willen Gottes ist. Sind Jesus und seine Kraft im Mittelpunkt? Ist Jesus unsere Weisheit oder irgendein Mensch? Warum ist das Erste, was wir in der Krise machen, dass wir zu einem Menschen laufen und dort Hilfe suchen? Jeder Mann und jede Frau Gottes, jeder Prophet, Evangelist, Apostel, Hirte oder Lehrer, wenn sie dich nicht in eine intensive Beziehung zu Jesus führen, haben sie versagt. Denk darüber nach. So viele Christen haben jetzt Angst vor Verfolgung. Ich bekomme so viele Nachrichten, wo mich die Menschen fragen, werde ich in einer Verfolgung bestehen können? Ich glaube, dass jedermann durch die große Trübsal gehen wird. Wir Christen gehen durch schwere Verfolgung überall auf der Welt. Wisst ihr, dass täglich hunderte Christen wegen ihres Glaubens getötet werden? Auch jetzt werden wir darüber reden. Täglich werden Christen wegen ihres Glaubens ermordet. Ich bin überzeugt, wer Jesus nicht zum Mittelpunkt in seinem Leben macht, wird die große Verfolgung nicht bestehen. Aber diejenigen, deren Mittelpunkt Christus ist, werden alles verändern. Jesus verändert ihr Leben und sie werden Jesus nahe sein und für andere leuchten. Wenn ich wahre Intimität mit Jesus habe, was kann mir ein bisschen Leiden antun? Aber wenn meine Kraft auf Menschen beruht, werde ich erschüttert werden. Wenn die Menschen dir in die Augen schauen und sagen, Jesus oder Folter, meinst du, du darfst dann deinen Pastor anrufen und um Hilfe bitten? Was kannst du tun? Du kannst in ihre Augen schauen und sagen, ich werde euch nie hassen, denn Jesus lehrte mich zu lieben. Der erste Mensch, der für Jesus ermordet wurde, was sagt er? Stephanus rief, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du dich mit der frühen Kirche befasst, stellst du fest, dass jede Verfolgung die Christen immer weiter vorwärts brachte, in den Plan Gottes für sie. Du musst dich jetzt entscheiden, ob Jesus derjenige sein soll, der dein Alles ist. Wie geht das? Mit Buße. Sag, Jesus, was auch immer ich bisher getan habe, jetzt möchte ich, dass du mein Herr bist. Ich habe verstanden, dass du für meine Sünden gestorben bist. Aber ich habe auch begriffen, dass du mein Herr sein willst und ich brauche das. Sei mein Herr. Wer so betet, der kann nicht mehr zurück. Auf der ganzen Welt sind so viele Leute verängstigt wegen dem, was die Regierungen machen. Sie reden über den Antichrist und über die Kontrolle, die die Regierungen ausüben. Ich erhalte täglich Nachrichten, dass die Impfung das Zeichen des Tieres sei. Man schickt mir lange Artikel, die ich lesen soll und Videos, die ich anschauen soll. Ich schaue mir nichts davon an. Ich begründe euch, warum. Ich nutze die Offenbarung nicht, um zu spekulieren. Für mich geht's nur noch um Jesus und nochmal Jesus und wieder Jesus. Je ernster die Zeiten werden, desto mehr erlebe ich, dass er mein Ein und Alles ist. Meine Kraft ist nur in ihm. Ich habe die letzten Monate ein Gebet gesprochen, das mich selbst erschreckt hat, aber ich betete es immer wieder. In der Dominikanischen Republik habe ich es auch weiter gebetet. Ich weiß nicht, ob es theologisch korrekt ist, aber ich habe gelernt, aus meinem Herz zu leben. Wenn es falsch ist, muss Jesus mich korrigieren. Mein Gebet geht so. Herr, lass mich nie vergessen, wie verdorben und sündhaft ich ohne dich bin. Und zugleich lass mich nie vergessen, wie sehr du mich liebst. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist genug. Ich werde nie aufhören, das zu predigen. Aber ohne Jesus ist unser Leben voller Sündhaftigkeit und Verdorbenheit. Wenn wir uns nicht daran erinnern, was geschieht? Dann wird der neue Bund eine selbstsüchtige und selbstzentrierte Angelegenheit. Dann geht's nur um mich. Wisse, deine Weisheit ist Dummheit vor Gott. Deine Kraft ist schwach vor Gott. Aber deine Abhängigkeit von ihm ist Weisheit vor ihm. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Paulus sagt das den Korinthern immer wieder. Wo ist die Weisheit der Griechen? Sie hat ihre Nation zerstört. Sie wurde zur Philosophie und damit eine rein menschenzentrierte Theorie. Wo ist die Gerechtigkeit der Juden? Sie wurde zur Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Paulus sagte, die einzige Weisheit und Gerechtigkeit ist in Christus. Ich fordere euch auf, macht das zu eurem Gebet. Herr, lass mich nie vergessen, wie verdorben und sündhaft ich ohne dich bin. Und zugleich lass mich nie vergessen, wie bedingungslos du mich liebst. Das wird dich abhängig von Jesus machen und alle Prahlerei beseitigen. Wir sind so versucht zu denken, wir seien etwas Besonderes, weil Jesus uns etwas gab oder wir etwas für ihn tun durften. Aber wir sind nur in ihm außergewöhnlich und besonders. In Christus können wir alles tun. Er in mir, ich in ihm, er ist das Zentrum. Zu dieser Wahrheit müssen wir immer wieder zurückkehren. Den Reinhard ohne Jesus möchtest du am besten nicht kennen. Der Reinhard mit Jesus ist gut, denn Jesus drückt sich durch ihn aus. Doch am Ende eines Tages gibt's nichts zum Rühmen für mich persönlich. Es ist ein wirkliches Gebet meines Herzens, dass alle Menschenzentriertheit aus der Kirche herausgeschüttelt wird. Die Botschaft des Reiches Gottes ist sehr einfach. Sie ist die Botschaft der Kirche und des Reiches Gottes, die da ausdrückt: Ich lebe in einem anderen Reich mit einem anderen Herrn, Jesus. Das bedeutet Selbsthingabe. Ich muss aus diesem neuen Leben leben, gemeinsam mit Menschen, die das Gleiche leben. Ich muss nicht einmal pro Woche in einer Gemeinschaft sitzen, wo 1000 Leute das gleiche Lied singen. Aber ich brauche Menschen, die das Evangelium mit mir leben und teilen. Ich bin lieber mit 20 Leuten beisammen, die das Reich Gottes leben, als mit 1000, die die Kraft des Evangeliums nie erlebt haben. Jetzt, heute, geschieht Folgendes. Jesus setzt Menschen ins Evangelium frei. Das hat nichts mit menschlicher Weisheit zu tun. Christus ist alles. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Wenn ich weiß, dass in deinem Leben alles ohne Jesus nur Verdorbenheit ist, werde ich dir helfen, dass du Jesus findest. Wenn du vom Weg des Reiches Gottes abgekommen bist, werde ich dich erinnern, mit Jesus neu anzufangen. Leben ist wunderbar. Danke fürs Zuhören.